Abschnitt 4 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Humanistengrab im Arrest. Eine sehr interessante Kriegsbestimmung hat Naarden, die Festung. Rings um Amsterdam sind von der Zuiderzee bis zur Nordsee zwei Gebiete bestimmt, aus denen im Augenblick, da der Feind käme, die Bevölkerung evakuiert, die Deiche durchstochen und alles Land unter Wasser gesetzt würde, einen Fuß hoch. Aus diesem einst dem Wasser entrissenen und in diesem Falle aus Gründen der Strategie wieder dem Wasser preisgegebenen Lande soll die Zitadelle Naarden emporragen, dem Feind ein Halt zurufen, wenn er Flächen trockenlegen und mit seiner Armee einen Marsch durch die Marschen versuchen wollte. Was Verdun für Paris, ist Naarden für Amsterdam. In der letzten Zeit haben jedoch Geologen ausgerechnet, dass der Boden der Niederlande sich im Laufe der Jahrzehnte gesenkt habe, im Falle eines Dammdurchbruches das Wasser der Inundationsgebiete daher mindestens 80 Zentimeter hoch stünde und der Feind auf Schiffen einfahren könnte. Dies wird praktisch nicht zu beweisen sein und die strategische Linie bleibt im Kalkül. Aber Naarden wird geschleift, da der letzte Krieg auch das neutrale Holland gelehrt hat, dass Bombengeschwader die Herrlichkeit von Wellen und Zinnen im Nu vernichten. Mit einem Freund, der seine Kindheit in Naarden verbracht hat und alle Bastionen und Traversen, alle Schießscharten und Luken besser kennt, als je ein Artillerist sie kennen kann, Klammer auf, weil ein Artillerist nicht jahrelang darin als Feind und Freund, Belagerer und Belagerter, Soldaten und überdies noch Indianer gespielt hat, Klammer zu, gehe ich über die Brücke und über die Wasser des Festungsgrabens, der sich in nichts von den tausend Weihern und Grachten Hollands unterschiede, wären nicht an seinem scharfkantigen Ufer die Öffnungen, die den tief in den Erdboden eingebauten Kanonen und Unterständen als Auspuff dienen. Durch das schwarze Wasser zogen Schiffe mit Munition. Ihre Löschung und Einlagerung war das Erlebnis der Knaben von Naarden. Wirkliches Pulver und wirkliche Granaten und wirkliche Patronen. »Wir haben das Zeug seither zur Genüge kennengelernt«, sagt mein Freund, und meint damit, dass die Jugend von damals wehrpflichtig geworden und mit dem Zeug umgehen gelernt hat. Dieses zur Genüge war der Jugend außerhalb Hollands noch lange nicht zur Genüge. In uns weckt der Begriff an Artilleriemunition viel üblere Erinnerungen. Doch kam ich nicht hierher, in den stillen Weiher zu gucken, auf die über seinen Spiegel geklatschten Wasserrosen und dabei an imperialistischen Krieg zu denken. Ich kam den Philosophen Johann Amos Comenius besuchen, der Gründer der Pädagogik, ein Internationalist und Exulant und mein Landsmann war. Er ist da drinnen in der Stadt begraben, die der Harnisch aus Mauerwerk umzwängt, ohne dass sie dadurch etwas von dem friedlichen Charakter niederländischer Kleinstädte verliert, die nichts verbergen, weder die Struktur der Backsteine noch das Leben hinter den Fenstern des Vorbaus, aber aus dieser Offenheit auch das Recht auf Neugier vindizieren, wovon die schrägen, neben jeder Scheibe in die Straße ragenden Spiegelchen Zeugnis ablegen. Das Kaffeehaus heißt Het Heusche Koffiehaus. Ein Zigarrenladen und ein Hotel nennen sich stolz Het Heuland, denn Naarden ist nicht nur der militärische Vorposten der Reichshauptstadt, sondern selbst eine Hauptstadt, die des alten Waldgebiet Heu. Ruhig schreiten die Bürger aus. Sie haben den Kopf voll von Tulpen, Käse und Kühen, die Geschäfte gehen gut, die inneren Probleme scheinen nicht groß, und ich staune, wenn ein Hühne mit glatt rasiertem Schädel und Gesicht hutlos durch die Straßen stürmt und den Gruß meines Begleiters herzlich, aber eilig erwidert. Das ist Hermann Horter, der größte Dichter, den Holland je besessen. Er hat dem Lärm der großen Städte entsagt und der Literatur. Er will nichts von all dem wissen und lebt von Nachhilfestunden in Latein und Griechisch im stillsten Teil des Heuland. Weit zurück reicht die kriegerische Vergangenheit von Stadt und Festung Narden. So oft wurde gebrandschatzt, dass aus Egmonts Tagen nur noch drei Bauten blieben: das Rathaus, die Schmiede und das Spanische Haus. In dessen Fassade ist eine bunte Relieftafel eingelassen, Klammer auf, Skulpturen haben bunt zu sein, wir müssen das wieder lernen, Klammer zu, spanische Hellebardiere zeigend, die eine Versammlung massakrieren. Der Dies Nefastus von Narden war der 1. Dezember 1572. In der Lazarettkirche hatten sich die 500 vornehmsten Bürger zusammengefunden, um über die Friedensbedingungen zu beraten, als plötzlich ein Priester unter die Versammelten trat und sie aufforderte, sich auf den Tod vorzubereiten. Gleich darauf brach die Soldateska ein. Musketenschüsse, Degenstöße und Hellebardenstiche machten Narden um 500 Bürger ärmer. Das ist historisch beglaubigt. Aber dass der Kommandant der Spanier, Don Julian Romero, die Einladungen zur Beratung selbst hatte ergehen lassen und dem Rektor der Lateinschule Hortenius vorher sein Ehrenwort gegeben und durch Handschlag feierlich bekräftigt habe, keinem Bewohner der Stadt ein Haar zu krümmen, gehört wohl schon ins Gebiet der nationalen Legendenbildung zur Verleumdung des Feindes. Als ob es nicht ohne dies nicht schlimm genug gewesen wäre, die Stadt wurde niedergebrannt und von der Lazarettkirche, in der sich der Massenmord ereignet hatte, blieb nur das Mauerwerk und wurde bald darauf mit dem bunten Reliefbild geschmückt. Jetzt ist ein Comenius-Museum darin untergebracht, aber das Gebäude hat mit Comenius nichts zu tun. Der hätte sich kaum entschlossen, in dem Hause zu wohnen, dessen Schicksal an das seines eigenen Hauses in Fulneck erinnerte, das gleichfalls von spanischen Arkebusieren eingeäschert worden war. Man muss also darauf verzichten, die bewusste Weihe der Örtlichkeit zu empfinden. Höchstens Reste von eingebauten Backtrögen, Backöfen und Kaminen sind aus vergangener Zeit hier zu entdecken. Spuren der Militärbäckerei, die vor den Comenius-Reliquien das Haus innehatte. Unser Begleiter entsinnt sich noch genau. Das Museum ist recht bescheiden. Es enthält nur Bücher. Orbis Sensualinum Pictus, Historia Fratrum Bohemorum, Pansophiae Diatyposis, Pansophiae Prodromus, Didactica Opera Omnia, einige Reproduktionen bekannter Comenius-Porträts, einen tschechoslowakischen Fünf-Kronenschein mit dem Kopf von Komensky Comenius, Gipsabdrücke der Modelle für das Amsterdamer Denkmal, Bilder der beiden Beschützer Comenii, des Grafen Karl von Zierotin und des Meinheer Lodewijk de Geer, die alte Landkarte Mährens, einen Glasschrank mit welken Kränzen, die von pädagogischen Gesellschaften und tschechischen Organisationen hier niedergelegt wurden, und eine Vitrine mit Visitenkarten von Landsleuten. Einziges Original ist das aus gehefteten Pergamentblättern bestehende Totenregister der Wallonischen Kirche, worin ein Rubrum die Eintragung enthält: Numero 8, Johannesamos Comenius, Le fameux auteur du Januar Linguarum. C'est apparemment en terre, le 22 novembre 1670. Dunkler ist die Tinte, mit der zwei Männern, die 60, 70 Jahre später starben, von dem Matrikenführer offenbar absichtlich die Ehre angetan wurde, sie in die gleiche Rubrik, Klammer auf, kaum aber in dieselbe Gruft, Klammer zu, mit dem großen Philosophen einzusetzen. Dem Schriftsteller Brauerus van Nieder, gestorben 15. Juni 1742, und dem M.R. Louis Guer, der, seinem Namen Rechnung tragend, Capitain des Invalides war und schließlich Kirchenältester der wallonischen Gemeinde von Naarden, gestorben 1730. Diese beiden Einfügungen sub Numero 8 stammen aus den angegebenen Sterbejahren und sind jünger als die Notiz über Comenius. Aus dem 17. Jahrhundert rührt jedoch auch diese nicht her. Übrigens spricht auch das Wort apparemment dem Dokument den dokumentarischen Wert ab. Auf dem Rangierungsplatz der Festung, zwischen dem pseudogotisch geschmückten Utrechter Tor und der Pionierskaserne, exerzieren Soldaten in Gruppen. Einzug übt Öffnen in ein Glied, ein zweiter Schwenkungen, ein dritter macht Gewehranschläge. Ziel: die Spitze des Monuments. Das Monument ist dem Hus-Denkmal in Konstanz ähnlich, ein Hügel, den eine dichte Lage Efeu überwächst, nur vorne und hinten je eine Tafel freilassend. Auf diesem Denkmal, 1892 aufgerichtet, weil Comenius zu Ehren Naardens in Naarden starb, ist in Marmor gemeißelt, dass Comenius am 17. November 1670 in Amsterdam starb. So steht ein Fehler auf dem Denkmal des Philosophen, das an sich fehlerhaft steht. Auf einem Festungsplatz, wo Kanonen starren und wo es den Gewehren lernender Soldaten als Zielscheibe dient. Die Deplatziertheit hat man wohl empfunden und stellte ihm 1920 draußen im Park vor dem Wall ein zweites Monument, aber Büste und Backsteinunterbau sind konventionellster Kitsch. Von der wallonischen, Klammer auf, französischen, Klammer zu, Kirche blieb noch ein Trakt, gerade der Altarteil, unter dem seine Gebeine beigesetzt sind. Die Kirche ist abgetötet, das hohe, spitzbogige Fensterwerk vermauert und kleine quadratische Fenster ausgebrochen. Am Fuß eines der Strebepfeiler lehnt ein Schilderhaus und in weitem Karree schließt sich an die einstige Kirche ein Komplex von Militärbauten an. Das ist die Weeshauskaserne, in der das 7. Festungsartillerieregiment ubikiert ist. 1845 hat das Kriegsministerium das Eigentumsrecht an der wallonischen Kirche erworben und diese als Magazin der Genietruppe verwendet, bis 1861 eine Schützenkompanie hier untergebracht wurde, was den Umbau der Kirche nötig machte. Am 10. April 1861 war die Rekonstruktion der Kirche vollendet, und mit Ausnahme einer im Jahre 1896 aufgeführten Wand findet sich im Buch der Naardener Garnison, Klammer auf, Niederländisches Archiv der Genietruppe, Klammer zu, keine bauliche Veränderung verzeichnet, also auch keine Verlegung von Grüften. Wir wollen zum Grab des Comenius, und der Torposten holt, nachdem er uns davon abgeraten hat, da gar nichts zu sehen sei, den Wachkommandanten, der uns gleichfalls vor übertriebenen Erwartungen warnt und aufschließt. Aufschließt? Was schließt er auf? Er öffnet eine eisenbeschlagene Türe, über der mit Kalk gemalt ist, Nummer 10 A, und darunter vor drei Mann. Das ist die Zelle des verschärften Arrests. Eine tragbare und zwei hölzerne Pritschen nebeneinander, Der Wachkommandant lüftet den Fensterladen. Durch das Gitterfenster dringt die Sonne des Heulands nur trübe herein. Er hebt die Tragbare und eine Pritsche. Da unten, er deutet auf die Steinfliesen, auf denen jetzt bloß der Abortkübel und drei Garnituren von Hand- und Fußfesseln liegen, da unten liegt Comenius begraben. An dieser Stelle war die Grabplatte, die jetzt in Prag im Museum ist. Hier also dürfen wir die bewusste Weihe des Ortes empfinden, die wir vorher vermissten. Hier, wo jetzt der Eimer steht, stand der Altar. Das vergitterte Kerkerfenster war einst hohe, fromm bemalte Scheibe, durch die der Himmel kam, und unter den drei Ketten mit Schließen und Schlössern schläft der große Humanist den Schlaf der Ewigkeit. Der Wachposten hatte recht. Es gibt wenig zu sehen. Die Wände sind beschrieben. Ein Arrestant hat mit dem Fingernagel ein Schiff in die Tünche gekritzelt. Die anderen, denen ein Bleistift verblieben war, verewigten Namen und Datum auf der Mauer. Wird dieses Arrestlokal viel benutzt? Nein, fast überhaupt nicht mehr. Da der Wachkommandant bemerkt, dass ich ein Datum von voriger Woche an der Wand entziffere, fügt er hinzu: Nur wenn die anderen Zellen besetzt sind. Ich lasse mir den Gebrauch der Spangen erklären, mit Neugierde, mit gespielter, denn ich kenne dieses Instrument der Folter. Ich war als KUK-Mannschaftsperson ohne Chargengrad im Manöver. Der Wachkommandant zieht den Schlüssel hervor und zeigt die Konstruktion. Eine Schelle legt er mir über den rechten Fußknöchel, die andere über den rechten Handknöchel, und die Kette macht die beiden Eisenklammern zu einem kommunizierenden Gefäß. Ich sitze gekrümmt da wie 1905 im Berauner Kaisermanöver. Aber das wird nicht mehr angewendet, sagt der junge Wachkommandant, obwohl ich, von einem Nadener Bürger eingeführt, keines Verrates verdächtig bin. Wozu haben Sie dann die Schlüssel? Na ja, wenn doch jemand ganz renitent ist, betrunken zum Beispiel. Und die Tragbare, die ist doch auch für Betrunkene? Für Kranke überhaupt. Die Tragbare für Kranke müsste doch im Marodenzimmer sein. Dort sind auch welche. Warum werden die Gebeine des Comenius eigentlich nicht exhumiert? Ja, unter dem Altar der Wallonischen Kirche sind 4 Menschen beerdigt. Man könnte schwerlich feststellen, welches die Gebeine von Comenius sind, während man jetzt wenigstens die Stelle verehren kann, wo er begraben ist. Ein würdiger Platz der Verehrung. Über dem Grab des großen Humanisten, des Internationalismus und der Pädagogik müssen verhaftete Soldaten sitzen. Der eine, betrunken, ist an Arm und Bein festgekettet, der andere benutzt den Kübel. Der dritte kratzt seinen Namen in die einstige Kirchenwand. Ein Bild, das Johann Amos Comenius niemals in seinen Orbis Pictus aufgenommen hätte. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.